Die Hungersnot lag aber schwer auf dem Lande. Als sie nun das Getreide, das sie aus Ägypten geholt hatten, vollständig aufgezehrt hatten, sagte ihr Vater zu ihnen: »Zieht noch einmal hin und kauft uns etwas Getreide zur Nahrung.« Da antwortete ihm Juda: »Der Mann hat uns eindringlichst gewarnt mit den Worten: Ihr dürft mir nicht vor die Augen treten, wenn euer Bruder nicht bei euch ist. Willst du uns also unseren Bruder mitgeben, so wollen wir hinziehen und Lebensmittel für dich kaufen. Willst du ihn aber nicht mitgehen lassen, so ziehen wir nicht hin, denn der Mann hat uns gesagt: Ihr dürft mir nicht vor die Augen treten, wenn euer Bruder nicht bei euch ist.« Da sagte Israel: »Warum habt ihr mir das zuleide getan, dem Manne mitzuteilen, dass ihr noch einen Bruder habt?« Sie antworteten: »Der Mann erkundigte sich genau nach uns und unserer Familie und fragte: Lebt euer Vater noch? Habt ihr noch einen Bruder? Da haben wir ihm auf seine Fragen Auskunft gegeben. Konnten wir denn wissen, dass er verlangen würde: Bringt euren Bruder her?« Juda aber sagte zu seinem Vater Israel: »Lass den Knaben mit mir gehen, dann wollen wir uns auf den Weg machen und hinziehen, damit wir am Leben bleiben und nicht verhungern, wir selbst samt dir und unseren Familien. Ich will Bürge für ihn sein, von meiner Hand sollst du ihn zurückfordern, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe und ihn dir vor Augen stelle, so will ich Zeit meines Lebens schuldbeladen vor dir dastehen. Denn hätten wir nicht so lange gezögert, gewiss, wir wären jetzt schon zweimal wieder zurückgekehrt.« Da erwiderte ihnen ihr Vater Israel: »Wenn es denn sein muss, so macht es folgendermaßen. Nehmt von den besten Erzeugnissen des Landes etwas in euren Säcken mit und überbringt es dem Manne als Geschenk. Etwas Balsam und etwas Honig, Gewürzkräuter und Ladanum, Pistaziennüsse und Mandeln. Sodann nehmt an Geld den doppelten Betrag mit, denn auch das Geld, das sich oben in euren Säcken wiedergefunden hat, müsst ihr wieder mit euch nehmen, vielleicht liegt ein Versehen vor. Auch euren Bruder nehmt mit und macht euch auf den Weg und zieht wieder zu dem Manne. Der allmächtige Gott aber lasse euch Erbarmen bei dem Manne finden, dass er euren anderen Bruder wieder mit euch ziehen lässt und auch Benjamin. Ich aber, wie ich einstmals kinderlos gewesen bin, so habe ich auch jetzt wieder keine Kinder.« So nahmen denn die Männer das betreffende Geschenk und den doppelten Betrag an Geld mit sich, dazu auch Benjamin, machten sich auf den Weg, zogen nach Ägypten hinab und traten vor Josef. Als nun Josef den Benjamin bei ihnen sah, befahl er seinem Hausverwalter: »Führe die Männer ins Haus, lass ein Schlachttier schlachten und richte zu, denn die Männer sollen zu Mittag bei mir essen.« Jener tat, wie Josef ihm befohlen hatte, und führte die Männer in Josefs Haus. Da fürchteten sie sich, dass sie in das Haus Josefs geführt wurden, und dachten: »Wegen des Geldes, das beim ersten Mal wieder in unsere Säcke geraten ist, werden wir hineingeführt. Man will sich auf uns stürzen und über uns herfallen und uns zu Sklaven machen samt unseren Eseln.« Darum traten sie an den Hausverwalter Josefs heran und redeten ihn am Eingang des Hauses so an: »Bitte, mein Herr, wir sind schon einmal hergekommen, um Lebensmittel zu kaufen. Als wir dann aber ins Nachtquartier kamen und unsere Säcke öffneten, da fand sich das Geld eines jeden oben in seinem Sack, unser Geld in vollem Betrage. Darum haben wir es jetzt wieder mitgebracht, haben aber auch noch anderes Geld bei uns, um Lebensmittel zu kaufen. Wir wissen nicht, wer uns unser Geld damals in unsere Säcke gelegt hat.« Da antwortete jener: »Seid unbesorgt, ihr habt nichts zu fürchten. Euer Gott und eures Vaters Gott hat euch heimlich einen Schatz in eure Säcke gelegt. Euer Geld ist richtig an mich gekommen.« Dann führte er Simeon zu ihnen heraus. Hierauf brachte er die Männer in das Haus Josefs, gab ihnen Wasser zum Füßewaschen und ließ ihren Eseln Futter geben. Sie aber legten das Geschenk zurecht und warteten dann, bis Josef zur Mittagszeit kommen würde, denn sie hatten gehört, dass sie dort essen sollten. Als nun Josef nach Hause gekommen war, brachten sie ihm das Geschenk, das sie mitgebracht hatten, ins Zimmer hinein und verneigten sich vor ihm bis zur Erde. Er begrüßte sie freundlich und fragte sie: »Geht es eurem alten Vater wohl, von dem ihr mir erzählt habt? Ist er noch am Leben?« Sie antworteten: »Deinem Knecht, unserem Vater, geht es wohl. Ja, er ist noch am Leben.« Dabei verbeugten sie sich wiederholt tief. Als er dann hinblickte und Benjamin, seinen rechten Bruder, den Sohn seiner Mutter, sah, fragte er: »Ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir erzählt habt?« Dann fügte er hinzu: »Gott sei dir gnädig, mein Sohn.« Hierauf aber brach Josef schnell ab, denn sein Gefühl überwältigte ihn beim Anblick seines Bruders, so dass er sich auszuweinen suchte. Er ging deshalb ins Innengemach und weinte sich dort aus. Dann wusch er sich das Gesicht und kam wieder heraus, nahm sich zusammen und befahl: »Trag das Essen auf!« Da trug man für ihn besonders auf und für jene besonders und auch für die Ägypter, die bei ihm speisten, besonders. Denn die Ägypter dürfen nicht mit den Hebräern zusammen essen, weil das für die Ägypter eine Verunreinigung sein würde. Sie hatten aber ihre Plätze ihm gegenüber, vom Ältesten bis zum Jüngsten, genau nach ihrem Alter. Darüber sahen sie sich einander verwundert an. Hierauf ließ er ihnen von den Gerichten, die er selbst aß, hintragen. Es war aber dessen, was man Benjamin vorlegte, fünfmal so viel, als was man allen anderen vorlegte. Und sie tranken mit ihm und wurden guter Dinge. Hierauf befahl Josef seinem Hausverwalter: »Fülle den Männern die Säcke mit Getreide, so viel sie fortschaffen können, und lege einem jeden sein Geld wieder oben in den Sack. Meinen Becher aber, den silbernen Becher, sollst du dem Jüngsten oben in den Sack legen, samt dem Gelde für sein Getreide.« Jener tat nach dem von Josef ihm erteilten Befehl. Am andern Morgen, als es hell wurde, ließ man die Männer mit ihren Eseln ziehen. Als sie aber kaum zur Stadt hinausgezogen und noch nicht weit gekommen waren, befahl Josef seinem Hausverwalter: »Auf, eile den Männern nach, und hast du sie eingeholt, so sag zu ihnen: Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Warum habt ihr den silbernen Becher gestohlen? Es ist gerade der, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er wahrzusagen pflegt. Ihr habt da schlecht gehandelt.« Als er sie nun eingeholt hatte, sagte er dieses zu ihnen. Da antworteten sie ihm: »O Herr, wie kannst du so etwas sagen? Es liegt deinen Knechten fern, so etwas zu tun. Wir haben dir doch auch das Geld, das wir oben in unseren Säcken gefunden hatten, aus dem Lande Kanaan zurückgebracht. Wie sollten wir da jetzt aus dem Hause deines Herrn Silber oder Gold stehlen? Bei welchem von deinen Knechten der Becher gefunden wird, der soll sterben. Und auch wir anderen wollen Sklaven meines Herrn werden.« Er antwortete: »Gut, es sei, wie ihr gesagt habt. Bei wem er gefunden wird, der soll mein Sklave sein, ihr anderen aber sollt frei ausgehen.« Da hoben sie jeder seinen Sack schnell auf die Erde, und jeder öffnete seinen Sack. Er aber fing an zu suchen. Beim Ältesten fing er an, und beim Jüngsten hörte er auf. Da fand sich der Becher im Sacke Benjamins. Da zerrissen sie ihre Kleider. Ein jeder belud seinen Esel wieder, und sie kehrten in die Stadt zurück. Als nun Juda und seine Brüder in das Haus Josefs gekommen waren, dieser war aber dort noch anwesend, warfen sie sich vor ihm auf die Erde nieder. Da sagte Josef zu ihnen: »Was für eine Tat habt ihr da begangen? Wusstet ihr nicht, dass ein Mann wie ich sich auf Zeichendeutung versteht?« Da antwortete Juda: »Was sollen wir zu meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden und wie uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte ans Licht gebracht. Wir gehören jetzt meinem Herrn als Sklaven, wir ebenso gut wie der, in dessen Besitz der Becher gefunden worden ist.« Josef aber antwortete: »Fern sei es von mir, so zu verfahren. Nur der, in dessen Besitz der Becher sich gefunden hat, soll mein Sklave werden. Ihr anderen aber möget ungehindert zu eurem Vater zurückkehren.« Da trat Juda an ihn heran und sagte: »Bitte, mein Herr, Lass doch deinen Knecht ein Wort an dich richten, mein Herr, ohne dass dein Zorn gegen deinen Knecht entbrennt, obgleich du dem Pharao gleichstehst. Mein Herr hat vordem seine Knechte gefragt: Habt ihr noch einen Vater oder einen Bruder? Da antworteten wir meinem Herrn: Wir haben noch einen alten Vater und einen jungen Bruder, der ihm im Eiter geboren ist. Dessen rechter Bruder ist tot, und so ist er ihm allein von seiner Mutter übrig geblieben und ist der Liebling seines Vaters. Da befahlst du deinen Knechten: Bringt ihn zu mir her, damit ich ihn mit eigenen Augen zu sehen bekomme. Da antworteten wir meinem Herrn: Der Knabe kann seinen Vater nicht verlassen, denn wenn er seinen Vater verließe, so würde dieser sterben. Aber du antwortetest deinen Knechten: Kommt nicht euer jüngster Bruder mit euch her, so dürft ihr mir nicht wieder vor die Augen treten. Als wir dann zu deinem Knecht, meinem Vater, zurückgekehrt waren, teilten wir ihm die Worte meines Herrn mit. Und als später unser Vater sagte: Zieht wieder hin und kauft uns etwas Getreide, antworteten wir: Wir können nicht hinziehen, nur wenn unser jüngster Bruder bei uns ist, wollen wir hinziehen, denn wir dürfen uns vor dem Manne nicht sehen lassen, wenn unser jüngster Bruder nicht bei uns ist. Da erwiderte uns dein Knecht, mein Vater: Ihr wisst selbst, dass meine Frau mir nur zwei Söhne geboren hat. Der eine ist von mir weggegangen, und ich musste mir sagen: Sicherlich hat ihn ein Tier zerrissen, und ich habe ihn bis heute nicht wiedergesehen. Wenn ihr mir nun auch diesen noch wegnehmt und ihm ein Unglück zustößt, so werdet ihr mein graues Haar mit Jammer in das Totenreich hinabbringen. Käme ich jetzt also zu deinem Knecht, meinem Vater, heim, und der Knabe wäre nicht bei uns, an dem doch sein ganzes Herz hängt, und müsste er sehen, dass der Knabe nicht da ist, so würde er sterben, und deine Knechte hätten das graue Haar deines Knechtes, unseres Vaters, mit Herzeleid in das Totenreich hinabgebracht. Denn dein Knecht hat sich bei meinem Vater für den Knaben verbürgt und hat gelobt: Wenn ich ihn dir nicht zurückbringe, so will ich Zeit meines Lebens vor meinem Vater schuldbeladen dastehen. Darum lass doch jetzt deinen Knecht anstatt des Knaben als Sklaven meines Herrn hierbleiben. Den Knaben aber lass mit seinen Brüdern heimziehen. Denn wie könnte ich zu meinem Vater zurückkehren, ohne dass der Knabe bei mir wäre? Ich könnte den Jammer nicht mit ansehen, der meinen Vater träfe. Da vermochte Josef nicht länger an sich zu halten, vor allen, die um ihn her standen, sondern rief aus: Lasst jedermann von mir hinausgehen. So war denn niemand anwesend, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Er brach aber in so lautes Weinen aus, dass die Ägypter es hörten und auch das Haus des Pharao Kunde davon erhielt. Er sagte aber zu seinen Brüdern: Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Seine Brüder vermochten aber nicht, ihm zu antworten, so bestürzt standen sie vor ihm. Da sagte er zu seinen Brüdern: Tretet doch dicht an mich heran. Als sie nun näher getreten waren, sagte er: Ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Nun beunruhigt euch aber nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um uns alle am Leben zu erhalten, hat Gott mich euch vorausgesandt. Denn jetzt herrscht die Hungersnot erst 2 Jahre im Lande, und 5 Jahre stehen noch bevor, in denen kein Pflügen und kein Ernten stattfinden wird. Darum hat Gott mich euch vorausgesandt, um das Fortbestehen eures Geschlechts auf Erden zu sichern und um euch eine große Schar von Erretteten am Leben zu erhalten. So habt also nicht ihr mich hierher gebracht, sondern Gott. Und dieser hat mich dem Pharao zum vertrauten Berater gemacht und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Gebieter über ganz Ägypten. Zieht nun eilend zu meinem Vater hinauf und meldet ihm: So lässt dir dein Sohn Josef sagen: Gott hat mich zum Gebieter über ganz Ägypten gemacht. Komm zu mir her, säume nicht. Du sollst im Lande Gosen wohnen und in meiner Nähe sein, du und deine Kinder und Kindeskinder, samt deinem Kleinvieh und deinen Rindern und deinem ganzen Hausstand. Ich will dich dort versorgen, denn noch 5 Jahre wird die Hungersnot dauern, damit du nicht verarmest, du und dein Haus und alles, was du besitzt. Ihr seht es ja mit eigenen Augen, und auch mein rechter Bruder Benjamin sieht es mit eigenen Augen, dass ich persönlich es bin, der zu euch redet. Berichtet also meinem Vater von all den hohen Ehren, die ich in Ägypten habe, und von allem, was ihr gesehen habt, und bringt meinen Vater eilends hierher. Darauf fiel er seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte, und Benjamin weinte auch an seinem Halse. Dann küsste er alle seine Brüder und umarmte sie unter Tränen. Dann erst redeten auch seine Brüder mit ihm. Als nun die Kunde von der Ankunft der Brüder Josefs an den Hof des Pharao drang, war sie dem Pharao und seinen Dienern angenehm. Daher sagte der Pharao zu Josef: »Sag deinen Brüdern, tut also, beladet eure Lasttiere und zieht hin ins Land Kanaan. Holt euren Vater und eure Familien und kommt zu mir. Ich will euch den besten Teil des Landes Ägypten geben, damit ihr die vorzüglichsten Erzeugnisse des Landes genießen könnt. Du bist ermächtigt, ihnen zu sagen: Tut also, nehmt euch aus Ägypten Wagen mit für eure kleinen Kinder und für eure Frauen. Lasst euren Vater da hinaufsteigen und kommt hierher. Lasst es euch um euren Hausrat nicht leid sein, denn das Beste vom ganzen Land Ägypten soll euch zuteil werden.« So taten denn die Söhne Israels also, und Josef gab ihnen Wagen nach dem Befehl des Pharao und außerdem Zehrung für die Reise. Ihnen allen schenkte er, einem jeden einen Festtagsanzug. Dem Benjamin aber schenkte er 300 Silberstücke und 5 Festtagsanzüge. Seinem Vater aber sandte er dementsprechend 10 Esel, die mit den besten Erzeugnissen Ägyptens beladen waren, und 10 Eselinnen, die Getreide, Brot und Zehrung für seinen Vater für die Reise trugen. Alsdann entließ er seine Brüder, und sie zogen ab, nachdem er sie noch ermahnt hatte: »Erzürnt euch nicht unterwegs!« So zogen sie denn aus Ägypten ab und kamen ins Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob, dem sie berichteten: »Josef lebt noch und ist der Gebieter über das ganze Land Ägypten.« Aber sein Herz blieb kalt dabei, denn er glaubte ihnen nicht. Als sie ihm aber alles erzählten, was Josef ihnen aufgetragen hatte, und als er die Wagen sah, die Josef geschickt hatte, um ihn zu holen, da kam wieder Leben in den Geist ihres Vaters Jakob, so dass er ausrief: »Genug, mein Sohn Josef lebt noch. Ich will hinziehen und ihn noch einmal sehen, ehe ich sterbe.« So brach denn Israel mit all seinen Angehörigen auf, und als er nach Beerseba gekommen war, brachte er dort dem Gott seines Vaters Isaak Schlachtopfer dar. Da sagte Gott zu Israel nachts in einem Gesicht: »Jakob, Jakob!« Er antwortete: »Hier bin ich.« Darauf sagte Gott: »Ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht davor, nach Ägypten zu ziehen, denn ich will dich dort zu einem großen Volk machen. Ich selbst will mit dir nach Ägypten ziehen, und ich selbst will dich einst auch wieder zurückführen, und Josefs Hand soll dir die Augen zudrücken.« Da brach Jakob von Beerseba auf, und seine Söhne ließen ihren Vater Jakob nebst ihren kleinen Kindern und ihren Frauen auf den Wagen fahren, die der Pharao geschickt hatte, um ihn zu holen. Sie nahmen auch ihre Herden und ihre Habe mit, die sie im Lande Kanaan erworben hatten, und kamen so nach Ägypten. Jakob mit seiner gesamten Nachkommenschaft, seine Söhne und Enkel, seine Töchter und Enkelinnen, überhaupt seine ganze Nachkommenschaft brachte er mit sich nach Ägypten. Dies aber sind die Namen der Nachkommen Israels, die nach Ägypten kamen: Jakob und seine Söhne. Der erstgeborene Sohn Jakobs war Ruben, und die Söhne Rubens waren Hanoch, Palu, Hesron und Kami. Die Söhne Simeons waren Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zoha und Saul, der Sohn der Kanaanäerin. Die Söhne Levis waren Gerson, Kehat und Merari. Die Söhne Judas waren Ger, Onan, Sela, Peres und Serach. Aber Ger und Onan waren im Lande Kanaan gestorben, und die Söhne des Peres waren Hesron und Hamul. Die Söhne Isaschas waren Tola, Puwa, Job und Simron. Die Söhne Sebulons waren Sered, Elon und Jalil. Das sind die Söhne der Lea, die sie dem Jakob in Nordmesopotamien geboren hatte, nebst seiner Tochter Dina. Insgesamt 33 Söhne und Töchter. Die Söhne Gads aber waren Ziphion und Haggi, Guni und Ezbon, Eri, Arodi und Areli. Die Söhne Assers waren Jimna, Jiswa, Jiswi, Beria und ihre Schwester Sera. Und die Söhne Berias waren Heber und Malkiel. Dies sind die Söhne der Silpa, die Laban seiner Tochter Lea als Leibmark gegeben hatte. Diese hatte sie dem Jakob geboren, zusammen 16 Seelen. Die Söhne der Rahel, der Frau Jakobs, waren Josef und Benjamin. Dem Josef aber wurden in Ägypten Manasse und Ephraim geboren, die ihm Asenat, die Tochter Potipheras, des Priesters von On, geboren hatte. Die Söhne Benjamins waren Bela, Becher und Aspel, Gera und Naaman, Ehi und Ross, Muppin und Huppim und Art. Dies sind die Söhne der Rahel, die dem Jakob geboren waren, insgesamt 14 Seelen. Die Söhne Dans aber waren Husim, und die Söhne Naphtalis waren Jasel, Guni, Jesa und Silem. Dies sind die Söhne der Bilha, die Laban seiner Tochter Rahel als Leibmark gegeben hatte. Diese hatte sie dem Jakob geboren, insgesamt 7 Seelen. Die Gesamtzahl der Seelen, die mit Jakob nach Ägypten kamen und seine leiblichen Nachkommen waren, ungerechnet die Frauen der Söhne Jakobs, betrug 66. Die Söhne Josefs aber, die ihm in Ägypten geboren wurden, waren 2 Seelen. Daher betrug die Gesamtzahl der Seelen des Hauses Jakobs, die nach Ägypten kamen, 70. Jakob hatte aber Juda zu Josef vorausgesandt, damit er ihm die Landschaft Gosem im Voraus anweisen lasse. Als sie nun im Lande Gosem angekommen waren, ließ Josef seinen Wagen anspannen und fuhr seinem Vater Israel nach Gosem entgegen. Und als er vor ihm erschien, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Halse. Da sagte Israel zu Josef: »Nun will ich gern sterben, nachdem ich dein Angesicht gesehen habe und weiß, dass du noch am Leben bist.« Josef aber sagte zu seinen Brüdern und zu den Angehörigen seines Vaters: »Ich will jetzt hinfahren und dem Pharao Bericht erstatten und ihm melden: Meine Brüder und die Angehörigen meines Vaters, die bisher im Lande Kanaan gewohnt haben, sind zu mir gekommen. Diese Leute sind Hürden von Kleinvieh. Sie sind von jeher Viehzüchter gewesen und sie haben ihr Kleinvieh und ihre Rinder und ihren gesamten Besitz mitgebracht. Wenn euch dann der Pharao rufen lässt und euch fragt: Was ist eure Beschäftigung? So antwortet: Deine Knechte sind von Jugend an bis jetzt Viehzüchter gewesen, wie auch schon unsere Väter, damit ihr im Lande Gosem wohnen dürft. Denn alle Hürden von Kleinvieh sind den Ägyptern ein Greuel.«